Kohlberg macht die moralische Entwicklung an der Ethik der Autonomie fest, also an den drei progressiven Fs: Fürsorge, Fairness und Freiheit. Haidt bemängelt deshalb, dass Kohlberg moralische Urteile über Inzest, Kannibalismus oder die Familienehre ausklammere. Denn für viele Menschen können auch die Gruppe oder heilige Symbole Schaden nehmen und damit die Prinzipien Autorität, Loyalität und Reinheit verletzt werden. Doch Haidt verwechselt Alltagsmoral mit Ethik. Nur weil einige Menschen im Alltag traditionalistisch und im Extremfall rechtsradikal urteilen, heißt das nicht, dass sie auch im Idealfall so urteilen sollten. Bei Haidt klingt es oft so, als stünden die alltagsmoralischen Systeme der unterschiedlichen Kulturen gleichwertig nebeneinander und als sei die universelle Moral der Menschenrechte nur eine von vielen Alternativen. Doch das ist fraglich. Zum Vergleich: Nur weil einigen Menschen Mathematik schwerfällt, heißt das nicht, dass wir Mathematik grundsätzlich aufgeben oder alternative Mathematiken akzeptieren sollten. Und nur weil einige Menschen eine traditionalistische Moral haben, in denen Andersgläubige, Frauen oder Fremde wenig Rechte haben, heißt das nicht, dass wir diese Sichtweise als gleichwertig akzeptieren sollten. Der Fall liegt also genau umgekehrt. Nicht der Theorie von Kohlberg, sondern den konservativen Prinzipien fehlt etwas, nämlich die Universalisierbarkeit. Das ist die Grundidee von Kants kategorischem Imperativ. Moralische Prinzipien müssen jederzeit für alle gelten. Fürsorge, Fairness und Freiheit kann man in dieser Weise universalisieren, also für alle Menschen fordern, wie es in der Erklärung der Menschenrechte der Fall ist. Man soll alle Menschen vor Schaden bewahren, gerecht behandeln und ihnen die Möglichkeit zur freien Entfaltung geben. Die drei konservativen Prinzipien hingegen sind zumindest in ihrer Grundform asymmetrisch und können daher nicht ohne weiteres für alle gleichermaßen gelten. Autorität geht von einer Hierarchie aus, die besagt, dass einige höher gestellt sind als andere. Das Prinzip Loyalität beruht auf der scharfen Trennung zwischen dem eigenen Stamm und dem fremden Stamm, indem es Gruppenmitglieder bevorzugt und im Extremfall Außenstehende herabsetzt. Reinheit ist zwar nicht für sich genommen asymmetrisch, hängt aber stark von zufälligen Umweltfaktoren wie Parasitenbelastung, Impfstoffen oder der Bevölkerungsdichte ab und ist damit für eine universelle Ethik ungeeignet.